Wir haben alles zugelassen. Die Schatten neben uns wandern von Norden südwärts, Zeile für Zeile über den Rand unserer Worte. Die trocknen kaum und bilden feuchtfarbene Schlieren, von denen man sagt, die wären echt.